Was werden, jetzt bin ich, doch es reicht nicht aus. Vielleicht war es ein Fehler, so zu werden, doch wie anders sollte es sein. Ich wollte mal was werden, jetzt bin ich. Doch es reicht nicht aus. Nicht der Blick aus dem Fenster mit dem getriebenen Wasser. Nicht die gekauften Illusionen. Trost sind jetzt nur das Glas mit den Perlen und die Seide auf meiner Haut. Kennst du nicht auch dieses Ziehen nach dem Wohin? Kennst du nicht auch dieses Ziehen nach dem Wohin? Kennst du nicht auch dieses Ziehen nach dem Wohin? Kennst du nicht auch dieses Ziehen nach dem Wohin? Sonne höhnt durch das Fenster, in den Augenrändern sammeln sich Tränen, in meinen kalten Fäusten. Die Wut, auf mich, die da und nicht anders. Weil alles doch schon tausendmal durchdacht und versucht, durchdacht und versucht. Trost sind jetzt nur das Glas mit den Perlen und die Wärme auf meiner Haut. Kennst du nicht auch dieses Ziehen nach dem Wohin?